Theater heute und Kaffee not to go. Der Tag vergeht zwischen Titelblatt und Seite 10. Der Kellner vergisst sich in deinem Charme. Wie gut, dass du das alles nicht bemerkst. Noch nie in deinem Leben gesagt, was du gedacht hast. Was sagt man schon, wenn alles sich zerstört? Welt ist still, wie die Tage, die vergehen. Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst? Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst? Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst? Blueberry Pen zwischen Yuppies, die dich nicht verstehen. Gespräche über Arbeitsrecht und schlaue Kinder. Kein Geschäft, kein Jargon. Alles viel zu schnell und viel zu schön. Dein Summen im Lärm von tausenden Stimmen. Wiedergewählt, den Tag zum Erinnern. Deine Welt ist still, wie die Tage, die vergehen. Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst? Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst? Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst? Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst? Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst? Kannst du mir sagen, wie man dich vergisst?